Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 29 von Gabelbissen. Mit der heutigen Folge möchte ich mal eine User-Frage beantworten. Und zwar hat mir vor geraumer Zeit mein Hörer und auch Twitter-Follower BigMacintosh91 die Frage gestellt, was man denn so alles zur Sachertorte erzählen kann. Ich meine, die Sachertorte ist ja die berühmteste Torte aus Österreich, würde ich mal behaupten. Und die Idee hat mir gleich gut gefallen. Und somit möchte ich euch heute etwas über die Sachertorte erzählen. Oder eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, über die Sachertorten. Denn im Grunde gibt es zwei Torten, die sich quasi als das Original bezeichnen. Dazu dann aber später mehr. Was genau ist jetzt eigentlich eine Sachertorte? Zuckerbäcker, die vor allem im Hotel Sacher oder im K&K Hofkonditor Demel arbeiten, mögen jetzt mal bitte kurz weghören. Sachertorte ist im Grunde nämlich nichts anderes als eine ganz einfache, normale Schokotorte mit Glasur. So, jetzt könnt ihr wieder zuhören. Man, so banal ist es natürlich nicht. Es gibt schon gewisse Richtlinien, die eben diese, unter Anführungszeichen, Schokoladetorte zu einer Sachertorte machen. Da müsste zunächst einmal die Schokolade sein. Und zwar braucht man hier mindestens 15% Schokoanteil im Teig. Und diese Schokolade muss einen mindesten Kakaoanteil von 35% aufweisen. Alles, was darunter wäre, entspricht nicht der Sachertorte. Ja, und außerdem benötigt eine Sachertorte eine perfekt glatte und matt glänzende Glasur. Und was noch ist, ganz typisch für die Sachertorte, unterhalb der Glasur, damit das Ganze besser haltet, ist sie aprikotiert. Ja, und auch bei der Form ist die Sachertorte etwas anders als alle anderen Schokoladetorten. Und zwar besitzt sie eine abgerundete Oberkante. Ja, das kommt nämlich, weil die Sachertorte ja schon vor langer Zeit erfunden wurde. Und da gab es ja noch keine Springerformen, wie wir es heute kennen. Und da hat man ein sogenanntes Rändel, das ist ein kleiner Topf, verwendet und hat darin eben den Teig gebacken. Und eben solche Rändel sind auf der Bodenseite nicht so wie die Springform vom Tortenbacken mit einer klassischen Kante, sondern eben abgerundet. Und dadurch ergibt sich eben diese markante Form. Heutzutage wird übrigens die Sachertorte nicht mehr im Rändel gebacken, sondern auch in der Springform. Und sie hat aber trotzdem noch diese abgerundete Oberkante, und zwar wird das Ganze dann beim Aprikotieren so gemacht, dass man eben diese klassische Form wieder hat. Die genauen Zutaten vom Teig sind ja eigentlich uns normalen Bürgern eher unbekannt. Die kennt man natürlich nur so richtig im Hotel Sacher oder im Café Demel. Aber es gibt gewisse Vermutungen, Gerüchte, Theorien, was denn da alles drinnen sein könnte. Eine zum Beispiel ist, man sagt, neben dem Mehl gibt man auch ganz fein gemahlene Semmelbrösel zum Teig. Tja, ob das stimmt, wir werden es wohl nie erfahren. Ja, und auch bei der Glasur ist man sich eigentlich ein bisschen uneinig. Im Endeffekt wird die Sachertorte mit einer Kuvertüre übergossen. Aber angeblich, so sagt man, ist es nicht eine reine Kuvertüre, so wie es wir kennen und verwenden würde. In gewisser Hinsicht ist das so eine Art, Fondant. Ob es das wirklich ist, ja, auch hier, wir können nur raten. Fix ist auf alle Fälle, die Schokoglasur der Sachertorte wird auf Marmorplatten aufgetragen und da zum Abkühlen gebracht. Also da wird es aufgetragen, gestrichen, zusammengeschlagen, gestrichen etc. und so langsam zum Abkühlen gebracht, denn mit dieser Methode kann der gelernte Zuckerbäcker dann eben diese wirklich schön matt glänzende Schokoglasur und eben diese ganz glatte Glasur erzeugen. Anders wäre es jetzt nicht möglich. Die Produktion der Sachertorte würden manche vielleicht vermuten, dass das maschinell ist. Nein, da legt man noch großen Wert drauf, dass eine Original-Sachertorte heutzutage noch per Hand gemacht wird. Ja, und in Summe wird vom Hotel Sacher, was man so liest, circa 300.000 Torten pro Jahr produziert und verkauft. so 300.000 Torten per Hand machen, ja, das ist schon einiges an Arbeit. Zum Beispiel noch eine kurze Information. Bis zum Jahre 2003 wurden die Torten sogar noch mit einem normalen Messer geschnitten. Ab diesem Jahr hat man aber eine Art Schneidemaschine erfunden, die den Zuckerbäckern, Konditern das Leben dann um einiges erleichtert hat. Vielleicht noch ein paar andere Fakten zu den 300.000 Torten. Für diese Menge an Torten benötigt man, sage und schreibe, 1,2 Millionen Eier, 80 Tonnen Zucker, 70 Tonnen Schokolade, 37 Tonnen Marillenmarmelade, 25 Tonnen Butter und 30 Tonnen Mehl. Also ihr seht, gewaltige Mengen an Zutaten, die da verarbeitet werden. Ja, und wenn es noch ganz genau interessiert, wenn wir davon ausgehen, dass die Sachertorten hauptsächlich in der 22 cm Form gebacken werden und wir daraus 12 Stücke schneiden können, würde diese gesamte Masse so circa einen Kaloriengehalt von 1,5 Milliarden Kilokalorien haben. Also das ist auch ganz schön beachtlich. Aber keine Sorge, ein Stückel hat weitaus weniger und das kann man mit Ruhe genießen, ohne diese gigantische Zahl im Kopf zu haben. Ja, also wie ist jetzt eigentlich Sachertorte entstanden? Bei vielen Süßspeisen und generellen Gerichten habe ich euch erzählt, dass das Ganze auf den Biedermeier zurückgeht und da auch speziell von tschechischen oder ungarischen Köchinnen und Köchen nach Wien gebracht wurde. Bei der Sachertorte ist das nicht so. Und zwar geht die mal auf das 18. Jahrhundert zurück und da findet man nämlich schon erste Rezepte von Schokoladetorten. Kakao war ja, und vor allem auch Schokolade, war ja zu der Zeit ein wahrer Luxusartikel. Das war noch nicht so eine Massenware, wie wir es heute kennen und von daher waren damals Schokoladetorten ganz, ganz was Spezielles, weil eben Kakao teuer war, man hatte ihn nicht so leicht und da war das ist um und auf eine Schokoladetorte. Und der Erfinder der eigentlichen Sachertorte, so sagt man, soll eben gewisse Anleihen von diesen alten Rezepten aus dem 18. Jahrhundert genommen haben. Ja, und wurde es jetzt eigentlich wirklich erfunden? Wieder mal befinden wir uns im Biedermeier. Und zwar geht die Torte auf den Fürsten Metternich zurück. Nur kurz zur Info, wer Fürst Metternich war, keine Sorge, das mache ich jetzt nicht so lang. Metternich war Außenminister von Österreich nach der Niederlage gegen Napoleon und wurde später Staatskanzler. Und er war mehr oder weniger der wichtigste Mann beim Wiener Kongress. Wiener Kongress war die Neuordnung und Europas, die zu einem gewissen Ausgleich der Kräfte führen sollte. Ja, und eben jener Metternich hat im Jahre 1832 bei einem Bankett ein sehr extravagantes Dessert verlangt. Nur leider gab es da ein Problem. Der Küchenchef war krank. Tja, was macht man da? Der Lehrbub musste herhalten. Der Lehrbub, Franz Sacher, war gerade in seinem zweiten Lehrjahr. Und er wurde eben mit der Aufgabe betraut, so ein extravagantes Dessert zu kreieren. Und Metternich soll, so sagt die Legende zu ihm, gesagt haben, dass du mir ja keine Schand machst. Tja, das hat er sich natürlich zu Herzen genommen. Und somit war er etwas verunsichert. Beim zweiten Lehrjahr ist man ja auch nicht so erfahren und hat zunächst mal mit seiner Schwester ein bisschen darüber geplaudert, was sie so für Ideen hätte. Ja, und nach einiger Zeit kreierte er eben dann die Urform der Sachertorte. Diese brachte beim Bankett von Metternich und seinen Gästen großen Beifall, alle waren entzückt, die kam wirklich sehr, sehr gut an. Ja, und sie entwickelte sich immer ein bisschen weiter und bereits 4 Jahre nach diesem Diner mit Metternich, galt diese Torte sogar als hoffähig. Kurz zu erklären, hoffähig heißt, man konnte sie war mehr oder weniger würdig, dass man sie dem Kaiser vorsetzt. Nicht jede Speise war würdig, dass der österreichische Kaiser die essen konnte. Es musste schon was Spezielles sein. Also ein normaler Faschingskrapfen wäre vermutlich jetzt nicht so gut angekommen, auch wenn vielleicht Franz Josef oder ein anderer Kaiser das gern gegessen hätte. Aber es musste halt hoffähig sein. Franz Sacher blieb nach der Erfindung der Torte aber nicht in Österreich, sondern ging mal ins Ausland, also Ausland, heutzutage Ausland, damals war es noch das Österreichische Reich, die Monarchie. Und zwar arbeitete er in Budapest und Bratislava als Konditor etc. und kehrte nach einigen Jahren dann aber wieder zurück nach Wien. Und dort eröffnete er dann ein Feinkostgeschäft. Ja, er gründete eine Familie und bekam einen Sohn, Eduard Sacher. Und der tritt dann mehr oder weniger in die Fußstapfen des Vaters und lernte ebenfalls den Beruf des Konditors. Und zwar lernte er bei keinem geringeren als bei der K&K Hofzuckerbäckerei Demel. Und während er dort eben zur Lehre war, vollendete er die Torte seines Vaters. Und zwar in die uns heute bekannte Variante der Sachertorte. 1876 eröffnete jener Eduard Sacher dann das heute sehr berühmte und bekannte Hotel Sacher in Wien, das gleich hinterhalb der österreichischen Staatsoper liegt. Die Torte erreichte dadurch einen großen Bekanntheitsgrad. Unter anderem auch wegen einem Leserbrief an die Wiener Zeitung. Die Wiener Zeitung hat nämlich einen Artikel seinerzeit verfasst über weltbekannte Wiener Mehlspeisen. Da war viel drin. Nur eines fehlte. Die Sachertorte. Das konnte sich Eduard Sacher natürlich nicht gefallen lassen und verfasste einen ziemlich umfangreichen Leserbrief. Darin erwähnte er zum Beispiel, dass doch sein Vater schon bereits die Torte erfunden hatte und der alte Metternich die schon geliebt hat und damals schon und das Volk brachte und auch auf internationaler Ebene. Das verschaffte der Torte natürlich noch mehr Bekanntheitsgrad, ja, und sie wurde immer populärer. So Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts verstarb Anna Sacher. Anna Sacher war die Witwe von Eduard Sacher und dadurch ging leider das Hotel Sacher in Konkurs. Übrigens noch kurz, wer sich erinnern kann, Anna Sacher war jene, die den Tafelspitz erfand, also die Zubereitung des Gerichts Tafelspitz. Natürlich kann man so eine Berühmtheit wie das Hotel Sacher nicht einfach sterben lassen. Und so wurde dieses Hotel aufgekauft, und zwar von den Familien Gürtler und Siller. Familie Siller verstarb und somit ging das Hotel Sacher generell in den Besitz der Familie Gürtler über. Und die besitzen das Hotel Sacher übrigens heute noch. Und der Sohn des verstorbenen Eduard Sacher, der ebenfalls Eduard Sacher hieß, arbeitete nicht im Hotel Sacher, sondern arbeitete wieder beim Demel. Und aufgrund des Konkurses übertrug er das Recht zum Verkauf der Eduard-Sacher-Torte an den Demel. Die neuen Besitzer des Hotels Sacher begannen zu der Zeit übrigens auch deren Original-Sacher-Torte im Straßenverkauf anzupreisen. Sprich, man konnte es nicht nur rein im Café essen, sondern konnte sich auch eine ganze Torte mit nach Hause nehmen. Und dann ging's los. Und dann begann nämlich der Streit. Denn jeder von beiden behauptete, dass er die Original-Sacher-Torte hatte. Das Hotel Sacher registrierte seine Original-Sacher-Torte als Marke. Ja, und dann ging es ganz los vom Handelsgericht. Es kam zu einem wirklich langen Rechtsstreit, der mehrere Jahre dauerte. Und da wurden viele Fragen gestellt. Wer darf denn jetzt eigentlich seine Torte Original-Sacher-Torte nennen? Ist es das Café Demel oder ist es der Sacher? Wird jetzt eigentlich für die Original-Tortenmasse Butter verwendet oder doch Margarine? Ist die Original jetzt gefüllt oder nicht gefüllt? Also ihr seht, viele Fragen und darüber wurde gestritten. Es gab auch sehr berühmte Zeugen, wie zum Beispiel Friedrich Thorberg. Der war dazu geladen, da er Stammgast bei beiden Häusern war. Laut seiner Aussage war es so, dass zu Anna Sachers Zeiten die Torte niemals gefüllt serviert wurde. Tja, Jahre später gab es dann endlich ein OGH-Urteil, also das ist der oberste Gerichtshof, und der besagte, dass nur das Hotel Sacher seine Torte als Original-Sacher-Torte führen darf. Demel muss seine Torte Eduard-Sacher-Torte nennen. Also es gibt, wie wir sehen, zwei Torten, die quasi das Original sind. Und der wesentliche Unterschied besteht eigentlich darin, dass man beim Demel die Torte nicht füllt, sondern nur unter der Kuvertüre aprikottiert. Aprikottieren nur kurz bedeutet, dass ich Marmelade auf die gebackene Torte verstreiche, damit ich die Glasur besser aufbringen kann. Und Sacher füllt die Torte. Also füllen kann man sich jetzt so vorstellen, Man nimmt die Torte, sie wird in der Mitte durchgeschnitten und anschließend mit Marmelade bestrichen und das Ganze wieder draufgesetzt. Also ihr seht, man vermutet eigentlich nur eine Torte dahinter, aber es gibt eigentlich zwei und ja, wie bei so Sachen halt immer ist, Riesenstreitereien. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet, jeder macht so seine Geschäfte und die Eduard-Sachertorte vom Demel wird im Volksmund eigentlich jetzt auch als Original-Sachertorte bezeichnet, aber nur im Volksmund. Verkaufen darf es nicht unter dem Namen. Ich denke, ich habe jetzt einigen von euch sicherlich den Mund wässrig geredet mit den Erzählungen über die Sachertorte. Ich würde vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung. Für eine Sachertorte mit einem Durchmesser von 24 cm benötigen wir 140 Gramm warme Butter oder Margarine, 100 Gramm Staubzucker, 10 Gramm Vanillezucker, 6 Eidotter, 6 Eiklar, 130 Gramm Zartbitterschokolade, 110 Gramm Kristallzucker, hier würde ich persönlich Feinkristallzucker empfehlen, 140 Gramm glattes Mehl, Marillenmarmelade und Zartbitterkuvertüre. Das Rezept, das ich euch jetzt vorstelle, geht natürlich in die Richtung des Originals. 1:1, man kann man es ja nicht machen, wir wissen ja alle nicht die wirklichen Zutaten, die stehen bei beiden Häusern in Safes unter Verschluss. Auch vom Geschmack her kommt die schon wunderbar hin. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir müssen mal zunächst unsere Tortenform nehmen und mit Butter oder Margarine ausstreichen und danach mit Mehl bestäuben. Und damit die Torte im Anschluss besser aus der Form geht, nehmen wir die gebutterte und melierte Form und stellen das Ganze in den Kühlschrank. Wir können auch gleich unseren Backofen aufwärmen. Und zwar heizen wir den mal auf 170 Grad Ober-Unterhitze vor. Wenn ihr das Ganze mit Heißluft macht, macht ihr das mit 150 Grad Celsius. Denn dann haben wir die gleiche Backzeit. Ja, dann nehmen wir schon die Butter und verrühren das Ganze recht cremig mit dem Staubzucker und dem Vanillezucker. Und während wir das so schön cremig rühren, können wir den Eidotter ganz langsam immer mit einrühren. Also wenn das gerührt wird, immer ein Eidotter nach dem anderen langsam einrühren. Wenn wir das gemacht haben, können wir mal die Schokolade schmelzen. Das können wir auf zwei Varianten machen. Auf der einen Seite mit einem Wasserbad, sprich wir haben einen Topf mit Wasser. Darin geben wir vielleicht einen kleineren Topf oder wer es hat, ein eigenes Gerät, also ein eigenes Behältnis zum Schmelzen von Schokolade und schmelzen es eben über Wassertampf. Achtung, bitte achtet darauf, dass das Wasser darunter nicht kocht. Das Ganze würde der Schokolade nämlich mehr schaden. Kurz bevor es kocht, sollte man die Temperatur reduzieren, damit wirklich nur leichter Wasserdampf ansteigt. Wenn das Ganze zu lange dauert, der kann das auch in der Mikrowelle machen. Und das geht eigentlich ganz, ganz einfach. Und zwar nehmt ihr einen ganz normalen Teller und da gebt ihr eine ganz feine Schicht Staubzucker drauf. Und auf diese Schicht Staubzucker legt ihr dann die Schokoladeteile. Das Ganze kommt dann in die Mikrowelle hinein für so, naja, es kommt auf die Schokolade drauf an, ich würde mal sagen 30 bis 40 Sekunden. Zu lang soll es nicht sein, denn dann kann die Schokolade, wie soll man sagen, leicht anbrennen und das verleiht dem Ganzen einen nicht schönen Geschmack. Macht man es zu kurz, ist die Schokolade zu fest und da kann man es erstwendig unterrühren. Am besten ihr probiert es aus, stellt es für eine Zeit lang rein und dann vorsichtig mit einem Löffel drauf tupfen. Wenn der schön in die Schokolade reingeht, dann ist sie schon richtig weich. Und warum legt man sie auf Staubzucker? Das hat den Grund, dadurch kann man die Schokolade nämlich schöner vom Teller runterbekommen. Sie hinterlässt keine Schokoladeschlieren. Und somit brauche ich nachher nicht so viel abwaschen und kann das Ganze wirklich schön verarbeiten. Wenn wir das dann schon geschmolzen haben, rühren wir das Ganze in unsere Eimasse mal ein. Ganz vorsichtig und langsam einrühren. So, nun schlagen wir unser Eiklar zum Schnee. Und während wir das schlagen, lassen wir unseren Feinkristallzucker dabei ganz langsam einrieseln. Wenn der Schnee fertig ist, dann machen wir am besten die untere Probe. Sprich, wenn er geschlagen ist, wenn man den Topf umdreht, sollte der Schnee noch im Topf drinnen bleiben und nicht irgendwas rausrinnen oder rausfallen. Wenn sich der doch bewegt, dann gehört er noch weitergeschlagen. Ist der Schnee fertig, wird der ganze Schnee ganz vorsichtig mit gesiebtem Mehl in die Dottermasse untergehoben. Also zuerst setzen wir den Schnee drauf und auf den Schnee sieben wir unser Mehl. Und das Ganze heben wir dann ganz, ganz vorsichtig unter, damit der Schnee nicht unnötigerweise zusammenfällt. Haben wir das verrührt, holen wir unsere Tortenform aus dem Kühlschrank und leeren die Masse hinein. Und nun streichen wir das Ganze schön glatt. Man kann, wenn man möchte, auch die Mitte etwas dünner machen. Sollte der Teig beim Backen aufgehen, würde nicht so ein großer, wie soll man sagen, Bauch entstehen. Muss man aber nicht machen. Kann man, wenn man möchte. Wenn wir das haben, kommt die Torte mal ins Backrohr und zwar für 55 bis 60 Minuten. Nach der Backzeit macht ihr am besten mal eine klassische Anstichprobe. Wenn nichts mehr auf eurem Zahnstocher oder was auch immer ihr verwendet kleben bleibt oder haften bleibt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Torte durchgebacken ist. Es kann bei Sachertorte leicht passieren, dass ein gewisser speckiger Kern entsteht. Schaut optisch vielleicht jetzt nicht so schön aus, zugegeben, aber ehrlich gesagt, geschmacklich würde es dem jetzt nicht so viel abtun. Also wenn das passiert, sorgt euch nicht. Ich persönlich mag es recht gern, gebe ich zu. Macht das Ganze irgendwie ein bisschen saftiger. Ja, wenn wir dann fertig gebacken haben, müssen wir die Torte in der Form auskühlen lassen. Während es kurz vorm Auskühlen ist, nehmen wir unsere Marmelade und erwärmen die. Das würde ich persönlich am besten in der Mikrowelle machen. Also ich gebe die Marmelade in ein mikrowellengeeignetes Geschirr und lasse es für so 30 bis 40 Sekunden erwärmen. Dann macht es nichts, wenn es zu heiß wird. Dadurch wird es nur flüssiger und man kann es vielleicht eine Spur besser auftragen. Wenn die Marmelade erwärmt ist, nehmen wir unsere ausgekühlte Torte und halbieren die waagrecht. Halbieren sollte man wirklich nur dann machen, wenn sie ausgekühlt ist. Ist sie zu warm, würde man den Teig eindrücken und das sieht dann auch nicht wirklich schön aus. Zum Schneiden würde ich persönlich ein Brotmesser empfehlen, also ein Messer mit Wellenschliff oder was hat. Es gibt auch ein eigenes Schneidewerkzeug zum Tortenhalbieren. Das macht das Ganze dann, wie soll man sagen, gleichmäßig dick. Weil mit einem Messer kann es halt passieren, dass man zu hoch ansetzt, schief schneidet und dann wird es halt nicht so schön. Mit ein bisschen Üben bringt man es aber auch mit einem Messer hin. Hat man es halbiert, wird die Marmelade in der Mitte schön verstrichen. Nicht alles, wir brauchen ja noch ein bisschen was. Ja. Dann setzen wir den Oberteil wieder drauf und bestreichen unsere Torte mit der restlichen Marmelade rundherum, also auf der Oberseite und auf den Seitenrändern. Jetzt wäre es an der Zeit, die Kuvertüre zu schmelzen. Das kann man wieder in der Mikrowelle machen oder auch über Wasserbad. Bei Kuvertüre gibt es ja so viele verschiedene Varianten. Am besten ihr macht so, wie es auf der Verpackung steht. Und wenn man die dann erhitzt hat und die geschmolzen ist, wird das Ganze einfach über die Torte vergossen und schön verstrichen. Wirklich schön schauen, dass alles bedeckt ist und dass es so schön, so glatt wie möglich gemacht wird. Ja, und danach sollte man die Torte, also die Kuvertüre in dem Fall mehr, langsam erkalten lassen, damit man wirklich eine schöne, harte Schokoschicht bekommt. Ja, und dann ist sie fertig. Eure Variante der Sachertorte. Traditionell wird sie in Wien, im Hotel Sacher und auch in eigentlich allen Konditoreien, die es so gibt, die Sachertorte anbieten, mit einer Portion Schlag serviert. Okay, Schlag ist Schlagobers. Einfach ein Keks Schlagobers dazu, meistens ein bisschen gesüßt mit Vanillezucker. Eine wunderbare Verführung. Ich mag es gern zu Hause auf einen Sonntagnachmittag als Dessert. Eigentlich kann ich Sachertorte immer essen. So, lieber Big Macintosh 91, ich hoffe, ich konnte deine Frage nach der Sachertorte ausreichend beantworten. Sollten noch Fragen sein von dir oder von euch allen anderen, könnt ihr mich gerne über die üblichen Wege, ihr hört sie dann im Nachspann, kontaktieren. Wenn ihr auch vielleicht Fragen zu österreichischen Speisen etc. habt, könnt ihr mir natürlich gern jederzeit schicken. Ich werde versuchen, die dann so zeitnah wie möglich zu beantworten. Ich wünsche euch somit